Kapitel 5 Entführt. Die Reise mit dem Auto dauert nicht lange. Sicher nicht länger als 15 Minuten. Das Auto hält vor einem Bauernhaus im Wald an. Ich steige mit den zwei Männern aus dem Auto. Wir gehen in das Bauernhaus. Sie zwingen mich in ein Zimmer und schließen die Tür ab. Im Zimmer ist es sehr dunkel. Ich schaue mich um, sehe aber fast nichts. Ich höre eine Stimme. Heinrich? Bist du es wirklich? Herr Barth, rufe ich. Was machst du hier? Fragt er. Ich erzähle ihm alles. Er umarmt mich väterlich. Es tut mir leid, sagt er. Jetzt sitzt du auch in der Patsche. Langsam kann ich im dunklen Zimmer verschiedene Sachen erkennen und auch Herrn Barth sehen. Sein Gesicht sieht seltsam aus. Was ist mit Ihrem Gesicht passiert? Frage ich. Was meinst du? Jünger, das meine ich. Ah, ruft er. Das kann man also auch im Dunkeln sehen? Ist das der Effekt von Ihrer Schönheitscreme Wunder? Frage ich. Wunder? Woher kennst du diesen Namen? Fragt er. Wir, Christina und ich, haben das Heft bei Ihnen zu Hause gefunden. Christina ist eine Freundin von mir. Habt ihr es lesen können? Ja. Dann wart ihr intelligenter als die. Aber wer sind die? Kriminelle, lieber Heinrich. Und ich bin wirklich dumm gewesen. Ich verstehe nicht. Erzählen Sie mir doch, was passiert ist. Und Herr Barth erzählt mir. Seit Monaten mache ich Experimente mit den Waldfrüchten aus meinem Treibhaus. Eigentlich war eine Schönheitscreme gar nicht mein Plan. Ich war auf der Suche nach einem Produkt für die Füße. Du weißt, ich habe sehr zarte Füße. Ich habe eine Creme gemixt und damit meine Füße eingecremt. Aber es ist nichts passiert. Dann habe ich mein Gesicht damit eingecremt. Und das einmal am Tag. Das Ergebnis war wirklich erstaunlich. Die Falten sind mit jedem Tag weniger geworden. Es war wirklich eine Wundercreme. Dann habe ich mir gesagt, das ist eine großartige Entdeckung. Ich muss jemanden darüber informieren. Wie du weißt, habe ich in einem großen pharmazeutischen Konzern gearbeitet. Ich habe mit einem alten Kollegen von mir, Herrn Schmidt, Kontakt aufgenommen. Er war ein sehr guter Chemiker und ich habe gedacht, ich kann ihm vertrauen. Ich habe ihm eine Dose voll Creme geschickt. Er hat mir geantwortet: Danke, ich lasse bald von mir hören. Aber ich habe nichts von ihm gehört. Er ist gleich persönlich gekommen. Hat Ihr Ex-Kollege Sie entführt? Frage ich. Genau. Gestern Morgen sind er und ein anderer Mann in mein Haus gekommen. Sie wollten die Formel für die Creme haben, aber ich habe sie ihnen nicht gegeben. Sie haben überall danach gesucht, haben aber nichts gefunden. Deshalb haben sie mich hierher gebracht. Sie wollen die Formel, um jeden Preis. Warum habe ich Schmidt nur vertraut? Ich bin so dumm gewesen. Aber er war ein Freund von Ihnen. Ja, ein Freund. Aber er hat sehr oft Probleme mit dem Geld gehabt. Da hat er wahrscheinlich gedacht, mit dieser Creme kann ich endlich mal Geld verdienen. In diesem Moment öffnet sich die Tür. Zwei Männer mit Taschenlampe kommen herein. Das Licht stört uns. Erst nach ein paar Sekunden können wir ihre Gesichter gut sehen. Es sind die Männer vom Wald, meine Entführer. Wir bringen jetzt den Jungen weg, sagt einer. Bitte nicht, schreit Herr Bart. Du willst uns nichts sagen. Jetzt wollen wir mal hören. Vielleicht hat dein Freund ja etwas zu erzählen. Ich lasse ihn von Wladimir befragen. Er hat eine ganz spezielle Technik. Was meint dieser Typ mit ganz spezielle Technik? Hilfe! Was haben Sie bloß mit mir vor? Zum Glück, sagt Herr Bart. Lassen Sie den Jungen hier. Er hat damit nichts zu tun. Dann sprich, sag uns, wo ist die Formel? Herr Bart sagt nichts. Bart! Schreit Schmidt. Pass auf, wir bringen den Jungen weg. Na gut, ich sage es euch. Die Formel ist bei mir zu Hause.